Es war ein herrlicher Sommertag. Das Korn war gelb, der Hafer grün und das Heu war in Haufen auf den grünen Wiesen aufgeschichtet. Zwischen den Heuhaufen ging der Storch auf seinen langen roten Beinen spazieren und schwatzte ägyptisch. Das hatte er in den Wintermonaten in Ägypten gelernt. Rund um die Felder und Wiesen waren große Wälder und in den Wäldern lagen große schimmernde Seen und glänzten wie blank geputzte Spiegel. Mitten im Sonnenschein lag ein alter Bauernhof. Rings um den Hof zogen sich tiefe Wasserkanäle, an denen hohes Schilf wuchs. So hoch, dass ein kleines Kind sich dort hätte verstecken können. Und hier saß eine Ente auf ihrem Nest und brütete. Sie langweilte sich schrecklich. Es dauerte schon so lange und sie bekam so selten Besuch. Die anderen Enten schwammen viel lieber auf den Kanälen herum, als im Schilf zu sitzen und mit ihr zu plaudern. Endlich platzte ein Ei nach dem anderen und die Küken steckten ihre Köpfe aus den Eierschalen. Nur ein Ei, das größte, wollte und wollte nicht platzen. Etwas unwillig setzte die Ente sich wieder auf ihr Nest. Das Brüten war schon eine langweilige Angelegenheit. Da näherte sich ihr eine alte Ente. Sehr würdevoll kam sie daher gewatschelt, die Füße recht weit auseinandergesetzt, denn das gilt unter Enten als besonders vornehm. Kinder, verbeugt euch vor der alten Ente. Sie ist die vornehmste der ganzen Gegend. Sie trägt einen roten Ring ums Bein. Das ist die höchste Auszeichnung für eine Ente. Es bedeutet, dass man sie nicht verlieren will und dass sie jeder erkennen kann. Also verneigt euch hübsch und sagt, gack, gack. Und das taten die Kleinen auch. Die alte Ente warf einen prüfenden Blick auf die Entenkinder. Hübsche Kinder hast du. Das muss ich schon sagen. Ja, nicht wahr? Sie ähneln sehr ihrem Vater, finden Sie nicht? Sehr hübsch, ja. Aber warum sitzt du eigentlich noch auf dem Nest? Ach, das eine Ei, das will nicht recht platzen. Lass mich das einmal sehen. Aha, das ist ein Putenei, glaub mir. So bin ich auch einmal zum Narren gehalten worden. Und dann hatte ich meine liebe Not mit dem Jungen. Es wollte einfach nicht ins Wasser. Puten sind bekanntlich wasserscheu. Lass es lieber liegen und bring den anderen Schwimmen bei. Ach, ich habe nun schon so lange hier gesessen. Da kommt es auf die paar Tage auch nicht mehr drauf an. Bitte schön, ganz wie du meinst. Beleidigt watschelte die vornehme Ente davon. Sie fand es ziemlich ungehörig, nicht auf ihren Rat zu hören. Endlich platzte auch das größte Ei. Aber das Küken war viel größer als die anderen. Und es war hässlich. Das ist doch ein schrecklich großes Küken. Keine von den anderen sieht so aus. Es wird doch wohl nicht tatsächlich ein Puttenkind sein. Na also, dahinter werden wir bald kommen. Kinder, Kinder, stellt euch hinter mir auf. Wir gehen zum Wasser. Ach, ist die Welt aber groß. Glaub nur nicht, dass das schon die ganze Welt ist, was du da siehst. Die Welt ist viel, viel größer. Sie geht bis über die andere Seite des Gartens hinüber. Bis zum Feld des Pfarrers. Aber da bin ich noch nie gewesen. So, aber nun ins Wasser mit euch. Patsch sprang sie ins Wasser und ein Küken nach dem anderen plumpste hinter ihr her. Das Wasser schlug ihnen über dem Kopf zusammen, aber sie kamen gleich wieder hoch und paddelten eifrig mit ihren Beinchen. Auch das hässliche Entlein. Dem Himmel sei Dank, es ist kein Puttenkind. Ach, es schwimmt prächtig und hält sich so schön gerade. Und so hässlich ist es auch nicht. So, Kinder, jetzt machen wir Besuch bei der vornehmen Ente. Dort könnt ihr mit den anderen Kindern spielen. Aber benehmt euch gut und bleibt jetzt dicht bei mir. Die alte, vornehme Ente betrachtete das hässliche, graue Entlein so eingehend, dass es ganz verlegen wurde und den Schnabel senkte. Merkwürdig, äußerst merkwürdig, muss ich sagen. Also doch kein Puppenkind, aber sehr hässlich und viel zu groß. Das solltest du umarbeiten. Oh, das geht leider nicht, Ihre Gnaden. Hübsch ist es nicht, das muss ich zugeben. Aber es hat ein gutes Herz und schwimmt genauso gut wie alle anderen. Ja, sogar ein bisschen besser. Es wird sich schon zurechtwachsen. Nun warten wir es ab. Die anderen Kleinen sind wirklich entzückend. Spielt schön mit den anderen Kindern. Und das taten sie. Nur mit dem hässlichen Entlein wollte niemand spielen. Im Gegenteil, es wurde von allen ausgelacht und gepufft. Es wusste schon gar nicht mehr, wo es sich verstecken sollte. Und es war traurig, weil es so hässlich war und von allen verspottet wurde. So ging es den ersten Tag und später wurde es immer schlimmer und schlimmer. Sogar seine Geschwister waren böse zu ihm. Da hielt das Entlein es nicht mehr aus. Es lief davon. Als es über eine Hecke flog, fuhren die kleinen Vögel erschreckt in die Höhe. Das ist, weil ich so hässlich bin, dachte das Entlein. Weil es sich so schämte, schloss es die Augen, lief aber dennoch weiter, bis es hinaus ins große Moor kam. Müde legte es sich hierhin, weinte ein bisschen und schlief dann ein. Am nächsten Morgen wurde es von einem lauten Hundegekläff geweckt. Direkt vor ihm stand ein großer Hund, der es mit wütenden Augen anblitzte. Er zeigte seine scharfen Zähne und dann plötzlich machte er kehrt und lief davon. Gott sei Dank, ich bin so hässlich, dass mich nicht einmal der Hund beißen mag. Und es lag ganz, ganz still, bis der Hund ganz, ganz weit weg war. Dann machte es sich wieder auf die Wanderschaft. Es lief über das Moor, über Felder und Wiesen. Dabei tobte ein solcher Sturm, dass es Mühe hatte, vorwärts zu kommen. Gegen Abend kam es zu einem kleinen, alten und windschiefen Bauernhaus. Ganz erschöpft setzte sich das Entlein auf seinen Schwanz, angelehnt gegen das Haus. Da bemerkte es plötzlich, dass die Tür einen Spalt offen stand. Schnell schlüpfte es hinein. Hier lebte eine alte Frau mit ihrem Kater und ihrer Henne. Der Kater hieß Söhnchen und konnte einen Buckel machen und schnurren. Die Henne hieß Kürzeli Kurz, weil sie so kurze Beine hatte, und sie konnte Eier legen. Die alte Frau bemerkte natürlich sofort das Entlein, beschloss aber, es zu behalten, in der Hoffnung, es würde auch Eier legen. Aber es legte keine Eier. Es wurden traurige Wochen. Immer wenn es wagte, sein Schnäbelchen aufzumachen, um auch einmal etwas zu sagen, dann wurden der Kater und die Henne sehr unfreundlich. Kannst du Eier legen? Nein, leider nein. Dann halt lieber den Mund. Kannst du einen Buckel machen und schnurren? Nein. Dann halt den Schnabel, wenn vernünftige Leute sich unterhalten. Traurig saß das Entlein in der Ecke. Da musste es plötzlich an die grünen Wiesen, an die Sonne und an das herrliche Wasser denken. Es hatte solche Lust zu schwimmen. Frau Kürzeli Kurz? Ja, was ist denn schon wieder? Ich möchte so gern schwimmen gehen. Ich glaube, du spinnst. Das kommt, weil du nichts zu tun hast. Lern Eier legen oder schnurren, dann vergehen dir die Grillen. Aber es ist doch so schön, auf dem Wasser zu schwimmen. Und unterzutauchen ist herrlich. Ja, bist du verrückt? So ein Unsinn. Haben Sie das gehört, Herr Söhnchen? Es will schwimmen. Verrückt. Völlig verrückt. Ja, bitte frage den Kater, ob er Lust hat, schwimmen zu gehen. Hey, Gott bewahr mich. Ja, da hörst du es. Da hörst du es. Und Herr Söhnchen ist das klügste Tier der Welt. Aber das sind doch Sie, Frau Kürzlikurz. Ihr versteht mich eben nicht. Was? Wir verstehen dich nicht? Ja, wer soll ich denn dann verstehen? Du willst doch nicht klüger sein als Herr Söhnchen. Oder klüger als Frau Kürzlikurz. Ja, du solltest lieber dankbar sein. Bist du nicht in eine warme Stube gekommen? Und hast du hier nicht eine Gesellschaft, von der du viel lernen kannst? Gewiss, aber ich möchte doch lieber in die Welt hinaus. Dann geh. Undankbares Geschöpf. Und das Entlein ging. Es schwamm auf dem Wasser herum, tauchte unter bis auf den Grund hinab, aber die anderen mochten es nicht, weil es hässlich war. Die Blätter im Wald wurden gelb und braun, und der Wind packte sie und ließ sie in der Luft herumtanzen. Dunkle Wolken voller Schnee und Hagel zogen über den Himmel, und es wurde kälter und kälter. Der Winter brach an und das Entlein war ganz allein. Es musste ständig im Wasser umherschwimmen, damit das Wasser nicht einfror. Und meistens hatte es schrecklichen Hunger. Aber es würde zu traurig werden, all das zu erzählen, was das Entlein während dieses bitterkalten Winters auszuhalten hatte. Als die Sonne wieder wärmer zu scheinen begann und die Lerchen zu singen anfingen, lag das Entlein im Moor zwischen dem Schilfrohr. Es war ein herrlicher Frühlingstag. Das Entlein hob seine Flügel und, merkwürdig, sie brausten viel stärker als früher und trugen es viel schneller davon. Ehe es sich versah, war es in einem Garten, in dem die Apfelbäume blühten und der blaue Flieder duftete. Da sah es auf einmal auf dem See, an dem der Garten lag, drei blendend weiße Vögel mit langen, biegsamen Hälsen schwimmen. Es waren Schwäne. Ich will zu den wunderschönen Tieren fliegen. Sie werden mich töten, weil ich so hässlich bin und trotzdem zu ihnen fliege. Aber das ist besser, als von den Enten immer gebissen und gepufft zu werden. Das ist besser, als immer allein zu sein. Und das Entlein flog auf das Wasser und schwamm auf die drei Schwäne zu. Die sahen es und schossen mit brausenden Flügeln auf das Entlein zu. Das Entlein senkte den Kopf und erwartete, angegriffen zu werden. Doch was sah es da in dem klaren Wasser? Es sah sich selbst. Und es war gar kein hässliches graues Entlein mehr. Es war selbst ein Schwan. Und die großen Schwäne schwammen um ihn herum und streichelten ihn mit ihren Schnäbeln. Er war der glücklichste Schwan der Welt. Aber stolz? Nein, stolz wurde er nie. Denn er hatte ein gutes Herz. Und er musste immer daran denken, wie er von allen verfolgt und verspottet worden war. Vor vielen hundert Jahren lebte ein Kaiser. Er war so eitel, dass er sein ganzes Geld für neue, schöne Kleider ausgab. Er kümmerte sich nicht um sein Volk, er las kein Buch, er machte sich nichts aus dem Theater und er fuhr auch nicht gern in den Wald. Er fuhr nur deshalb spazieren, um seine neuen Kleider zu zeigen. Für jede Stunde des Tages hatte er einen besonderen Anzug. Wenn ihn jemand sprechen wollte, so konnte er fast sicher sein, den Kaiser in seinem Ankleidezimmer zu treffen. Es war eine große Stadt, in der dieser Kaiser regierte, und so verkehrten dort viele Fremde. Eines Tages wurde dem Kaiser in seinem Ankleidezimmer gemeldet, dass zwei fremde Weber ihn sprechen wollten. Nun, für zwei Weber hatte der Kaiser natürlich Zeit. Er eilte, so geschwind er konnte, in den großen Kaisersaal. Kaiserliche Majestät, wir kommen von weit her. Und unser Handwerk ist das Weben. Wir haben gehört, Ihre Kaiserliche Majestät interessieren sich so sehr für Stoffe. Und wir können wirklich die schönsten Stoffe weben. Mit ganz einmaligen Mustern. Und in den herrlichsten Farben. Farben wie Purpurrot. Kirschblütenrosa. Zitronengelb. Azurblau. Olivgrün. Herrlich! Das ist Musik in meinen Ohren. Ich werde euch eine Werkstatt einrichten. Und ihr werdet für mich weben. Aber das Beste wissen eure Kaiserliche Majestät ja noch gar nicht. Und das wäre? Nur der kann die Stoffe sehen, der für sein Amt taugt und der nicht dumm ist. Aber das ist ja hervorragend. Dann wüsste ich ja, wer von meinen Untertanen für sein Amt taugt und wer nicht. Endlich kann ich die Dummen von den Klugen unterscheiden. Lasst euch von meinen Ministern Geld für gern geben und fangt sofort an zu weben. Die beiden Weber aber waren Erzgauner. Sie kauften nicht etwa Garn, nein, sie steckten das Geld des Kaisers in ihre eigenen Taschen. Dann setzten sie sich an zwei Webstühle und taten, als ob sie webten. Aber in Wirklichkeit hatten sie gar kein Garn auf dem Webstuhl. Bis tief in die Nacht hinein arbeiteten sie an den leeren Webstühlen. Am nächsten Morgen war der Kaiser schon sehr neugierig. Aber es war ihm doch etwas bang ums Herz, wenn er daran dachte, dass der, der für sein Amt nicht tauge oder der dumm war, den Stoff nicht sehen könne. Er glaubte zwar für sich selbst nichts befürchten zu müssen, aber vielleicht war es doch besser, erst einmal jemand anderen hinzuschicken und den nachschauen zu lassen. Er entschloss sich, seinen ältesten Minister hinzuschicken, denn der hatte Verstand und versah sein Amt besser als alle anderen. Also ging der älteste Minister in den Saal, in dem die zwei Betrüger an den leeren Webstühlen arbeiteten. Er riss die Augen auf und schaute. Und schaute. Aber er sah nichts, gar nichts, natürlich nicht, denn es war ja auch nichts da. Dem Minister wurde ganz elend vor Schreck. Sollte er etwa dumm sein oder für sein Amt nicht taugen? Er durfte sich um Himmels Willen nichts anmerken lassen. Nun, ihr sagt ja gar nichts. Gefallen euch die Stoffe nicht? Doch, natürlich. Sehr. Was haltet ihr von dieser honiggelben Borte hier? Ist das nicht eine herrliche Farbe? Herrlich. Ganz herrlich. Und aus diesem himmelblauen Stoff wollen wir die Weste des Kaisers schneidern. Wundervoll, nicht wahr? Wundervoll. Einfach wundervoll. Und der Minister eilte zum Kaiser und berichtete ihm von wunderschönen honiggelben und himmelblauen Stoffen. Der Kaiser freute sich so sehr, dass er den beiden Webern noch einen prall gefüllten Geldsack schicken ließ. Die zwei Betrüger steckten das Geld wieder in ihre eigenen Taschen und auf den Webstuhl kam kein Faden. Aber sie arbeiteten ungeheuer eifrig weiter an den leeren Webstühlen. Am anderen Morgen sandte der König seinen zweiten Minister nachschauen, wie weit die Weber wären. Der rieb sich die Augen, starrte auf die Webstühle, rieb sich wieder die Augen, holte seine Brille hervor, aber er sah nichts. Absolut nichts. Natürlich ließ auch er sich nichts anmerken. Er kehrte zum Kaiser zurück und erzählte ihm von einem ganz herrlichen orangefarbenen Stoff, der für die kaiserlichen Hosen gemacht wäre. Ja, er schwärmte so sehr von den einmalig schönen Mustern und Ornamenten, dass der Kaiser beschloss, sich den Stoff anzuschauen, solange er noch auf dem Webstuhl war. In Begleitung seiner zwei Minister betrat der Kaiser den Saal, in dem die Weber arbeiteten. Ja, und dann wurde der Kaiser ganz blass. Die Knie zitterten ihm. Er musste sich setzen. Das kann doch nicht wahr sein, dachte der Kaiser. Ich sehe ja nichts. Entsetzlich. Ich sehe schon, Majestät sind ganz erschlagen von so viel Schönheit. Erschlagen, ja, ganz recht, ja. Ist's nicht prächtig, Majestät? Was für herrliche Farben, welch seltene Muster. Prächtig, ja, wirklich prächtig. Ich hoffe, Majestät sind zufrieden. Es ist wirklich sehr schön, ja. Ich bin zufrieden, sehr zufrieden. Ihr dürft beide den Titel kaiserliche Hofweber führen. Bedrückt kehrte der Kaiser in seine Gemächer zurück. War er etwa dumm? Oder taugte er vielleicht nicht zum Kaiser? Ein schrecklicher Gedanke. Das Wichtigste aber war, dass niemand etwas merkte. In der Stadt sprach man inzwischen von nichts anderem mehr als von den herrlichen Stoffen. Da in den nächsten Tagen ein großer Umzug geplant war, rieten die Minister dem Kaiser, die neuen Kleider bei dieser Gelegenheit zu tragen. In der Nacht vor dem Umzug arbeiteten die beiden Weber wie wild. Sie taten, als ob sie den Stoff vom Webstuhl nähmen, sie schnitten mit großen Scheren in die Luft und nähten mit Nähnadeln ohne Faden. Am nächsten Morgen kam der Kaiser mit seinen Ministern. Kaiserliche Majestät, die Kleider sind fertig. Seht hier, die Hosen, die Jacke, Weste, Mantel. Sie sind so leicht wie Spinnweben. Man könnte fast glauben, man hätte nichts auf dem Leib. Aber das ist ja gerade das Wertvolle. Natürlich, ja, ganz wunderbar. Einmalig. Hätten nun Ihre kaiserliche Majestät die Güte, Ihre Kleider abzulegen, damit wir Ihnen die neuen anziehen können? Der Kaiser zog seine Kleider aus und die Weber taten so, als ob sie ihm die neuen Stück für Stück anzögen. Dann drehte und wendete der Kaiser sich vor dem Spiegel. Ja, nun bin ich fertig. Doch, doch, ja, es sitzt alles sehr gut. Wie angegossen, möchte ich sagen. Wirklich, die Kleider stehen Eurer Majestät ausgezeichnet. Eine wahre Pracht, Majestät. Die Pagen, die die Schleppe tragen sollten, tasteten mit den Händen über den Fußboden, als ob sie die Schleppe aufhöben. Und dann trugen sie eine Schleppe, die gar nicht da war, hinter dem Kaiser her. Sie wagten nicht zuzugeben, dass sie nichts sehen konnten, denn sie hatten Angst, ihr Amt zu verlieren. So zog der Kaiser durch die Straßen seiner Stadt, in denen es von Menschen nur so wimmelte. Und alle waren von des Kaisers neuen Kleidern begeistert. Schließlich wollte niemand für dumm angesehen werden. So herrliche Kleider hat der Kaiser noch nie getragen. Sieht nur die prachtvolle Schleppe, wie sie sitzt. Aber der Kaiser doch gar nicht an. Da war's heraus. Ein Kind hatte es gerufen. Und bald flüsterte es einer dem anderen zu. Schließlich rief es das ganze Volk. Dem Kaiser wurde sehr unbehaglich zumute, denn es schien ihm, das Volk hätte recht. Aber das hilft nun alles nichts, dachte er, ich muss diesen Umzug durchhalten. Und das tat er. Und die Pagen schritten noch aufrechter und trugen die Schleppe, die es gar nicht gab, noch stolzer hinter ihrem unbekleideten Kaiser her. Prinzen, keine Könige und auch keine Prinzessinnen. Es waren einmal 25 Zinnsoldaten und die waren... Papalapap! Bitte? Ich sagte Papalapap! Es war einmal ein Zinnlöffel, ein prächtiger, glänzender, außerordentlich eleganter Zinnlöffel. So sollte das Mädchen beginnen. Nun schön, verehrter Zinnlöffel, wozu Sie streiten. Beginnen wir das Märchen so. Es war einmal... Ein Zinnlöffel. Unter uns gesagt, es war ein alter, ziemlich schäbiger Zinnlöffel mit einem langen Riss. Au, wer wird denn gleich schlagen? Nun? Es war ein prächtiger, glänzender... Ein außerordentlich eleganter Zinnlöffel. Und außerordentlich eleganter Zinnlöffel. Eines Tages nun hatte er genug von dem Leben eines einfachen Suppenlöffels und er... Eines vornehmen Speiselöffels. Natürlich, natürlich. Er fühlte sich zu höheren Berufen. Sehr richtig. Also beschloss er, sich umgießen zu lassen. Und so kamen die 25 Zinnsoldaten auf die Welt. Rot-blau blitzten ihre Uniformen, das Gewehr hielten sie im Arm und das Gesicht geradeaus. Ja, ja, das waren wackere Burschen. Verehrter Herr, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich nicht ununterbrochen unterbrechen würden. Oh, bitte sehr. Heißen Dank. Also, das allererste Wort, das unsere Soldaten auf dieser Welt hörten, als die Schachtel geöffnet wurde, war Zinnsoldaten. Ein kleiner Junge rief es und klatschte in die Hände. Er hatte sie zum Geburtstag bekommen und stellte sie nun auf dem Tisch auf. Die kleinen Soldaten glichen sich wie ein Ei dem anderen. Nur ein einziger sah etwas anders aus. Er hatte nur ein Bein, denn er war zuletzt gegossen worden und da hatte das Zinn für das zweite Bein nicht mehr gereicht. Nun ja! Auch der stattlichste Zinnlöffel geht einmal zu Ende. Oh, pardon, pardon. Von nun an werde ich schweigen. Kein Sterbenswörtchen werde ich mehr verlieren. Das ist auch besser so. Also, na bitte, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich denn nur stehen geblieben? So helfen Sie mir doch. Ich bitte Sie, was sollen denn die Kinder denken? Na schön. Aber ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin die Lippen öffne. Schon gut, verehrter Zinnlöffel. Also wenn ich mich recht entsinne, war zuletzt die Rede von dem einbeinigen Zinnsoldat. Richtig, danke. Also dieser Zinnsoldat stand auf seinem einen Bein so fest und sicher wie die anderen auf ihren Zweien. Und ausgerechnet ihm sollten die seltsamsten Dinge zustoßen. Vorerst aber stand er inmitten seiner Brüder auf dem Tisch, auf dem noch vieles andere Spielzeug aufgestellt war. Stillgestanden, Soldaten. Augen geradeaus. Donnerwetter, Jungs. Wir sind aber in eine vornehme Gegend geraten. So ein schönes Schloss. Verflixtübscher Park, Teich, Schwänen, Blumen, Bäume. Am hübschesten aber finde ich die Dame, die in der offenen Schlosstür steht. Das Schloss, das die kleinen Zinnsoldaten so eifrig bewunderten, war aus Papier. Vor dem Schloss standen kleine Bäume rings um einen Spiegel, der wie ein See aussah. Schwäne aus Wachs schwammen darauf und spiegelten sich darin. Das Allerniedlichste aber war eine kleine Tänzerin, die in der offenen Tür stand. Sie war auch aus Papier, aber sie hatte einen Leinenrock an und ein seidenes Mieder. Und auf diesem saß ein funkelnder Stern, gerade so groß wie ihr ganzes Gesicht. Die kleine Tänzerin mit die Arme in die Höhe gestreckt und hob das eine Bein so hoch empor, dass unser einbeiniger Zinnsoldat glaubte, sie habe auch nur ein Bein wie er. Oh, er war ganz verhext und bezaubert von der kleinen Tänzerin. Oh, das wäre eine Frau für mich. Aber sie ist sehr vornehm. Sie wohnt in einem Schloss. Und ich habe nur eine Schachtel. Und darin leben wir zu 25. Nein, das ist keine Wohnung für Sie. Trotzdem, ich muss versuchen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Am besten, ich lege mich hinter diese Schnupftabakdose. Ja, vielleicht übersieht man mich, falls wir heute Abend wieder in die ungemütliche Schachtel gepackt werden sollen. Und genau so kam es. Als es Abend wurde, kamen all die anderen Zinnsoldaten in die Schachtel. Die Menschen im Haus gingen schlafen und das Spielzeug... Ja, das Spielzeug begann zu spielen. Ein Nussknacker schlug Purzelbaum. Ein Steckenpferd galoppierte kreuz und quer. Eine hölzerne Eisenbahn rumpelte durchs Zimmer. Eine Trommel begann, oh Schreck, zu musizieren. Und ein großer brauner Teddybär tanzte mit einer eleganten Porzellanpuppe und trat ihr verflixt noch einmal auf den zierlichen Fuß, der, dem Himmel sei Dank, heil blieb. Und ein Griffel tanzte über eine Schiefertafel. Sie machten alle zusammen so einen Lärm, dass sogar der Kanarienvogel mit den Augen zu blinzeln begann. Erst mit dem rechten, dann mit dem linken. Hoppeln Sie doch nicht immer so unachtsam über mein gleich geschätztes Steckenpferd. Hoppeln? Ich und hoppeln? Ein Hase hoppelt. Ich galoppiere. Ob hoppeln, ob galoppieren, das ist Jacke wie Hose. Hauptsache, Sie sperren die Augen auf. Sonst wird es noch ein scheußliches Unglück geben. Hoppeln! Putzen Sie lieber Ihre albernen Scheinwerfer, Sie lächerliches Fahrgestell. So ein eingebildetes Ross. Gnädigste, darf ich noch um ein Tänzchen bitten? Zu gütig, Monsieur Bär. Aber meine Füße, Sie verstehen, Sie sind recht empfindlich. Dann eben nicht. Zitterliese. Hey, lasst uns raus! Wir wollen Krieg spielen, Krieg! Kommt nicht in Frage, Krieg spielen. Ihr bleibt in der Schachtel. Oh, was für ein Krach ihr wieder macht. Und das zur Nacht. Guten Tag, seid ihr alle da? Sapperlid, Sapperlot, können Sie nicht mal was anderes fragen, Herr Kasper Cheep? Aber so fangen doch alle Kasperle-Vorstellungen an. Eben, mein lieber Cheep, eben. Macht dir nichts draus, Kasper. Unser verehrter Kanarienvogel hat heute schlechte Laune. Schlechte Laune? Da kann ich ja nur schrill piepsen. Cheep, ich bin erledigt. Meine Nerven sind total zerrüttet. Und... warum, frage ich euch, warum? Warum? Komm, sag's uns. Schütt uns dein Herz aus. Was hast du für Probleme? Piep, ich bin müde. Ach, was heißt hier müde? Ich bin erschöpft, ermattet, fix und fertig, Piep. Aber warum? Wieso? Sprich dich aus. Warum? Wieso? Jede Nacht herrscht hier solch ein Krach. Piep, das macht den stärksten Vogel schwach. Da kann man nicht mehr reimen. Da kann man nur noch weinen. Piep. Beruhige dich, mein Bester. Ich will mich aber nicht beruhigen. Ich will schlafen. Piep. Schlafen. Vielleicht auch träumen. Aber, Piep, daraus wird nichts. Ich weiß, dass daraus nichts wird. Jetzt sind auch noch 25 Stimmsoldaten ins Haus gekommen. Piep, die werden schießen, Piep, und marschieren, Piep. Aber nein, das werden sie nicht. Die sind alle in der Schachtel. Und ich werde dafür sorgen, dass sie nachts... Piep! Und wer ist das da, bitte? Oh, Gott, Blitz, ein Zinnsoldat. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Soldat. Der sagt nix. Der steht schon den ganzen Abend stumm rum und starrt die Papiertesterin an. Das stimmte. Unser Zinnsoldat starrte verzückt die kleine Tänzerin an. Keinen Augenblick wandte er die Augen von ihr. Während des ganzen Abends. Er und die Tänzerin waren die einzigen, die sich nicht von der Stelle rührten. Sie hielt sich ganz gerade auf den Zehenspitzen und hielt beide Arme ausgestreckt. Und er war standhaft auf seinem einen Bein. Nun begann die Uhr 12 zu schlagen. Und schwupps, da sprang der Deckel von der Schnupftabakdose auf. Aber es war kein Tabak darin, Ivo. Ein kleiner, schwarzer Kobold sprang heraus. Die Schnupftabakdose war nämlich eine Zauberdose. Der Kobold hatte boshaft glitzernde Äuglein und eine ziemlich giftige Stimme. Hey, Zinnsoldat, kümmere dich nicht um Dinge, die dich nicht angehen. Zinnsoldat, ich warne dich. Sieh nicht nach dem, was dich nichts angeht. Na, warte, bis morgen. Donnerwetter, es muss gesagt werden, das ist ein sehr unerschrockener Zinnsoldat, Chip. Er ruckt nicht, Chip, und zuckt nicht, Chip, und muckt nicht, Chip. Nicht einmal vor diesem bösartigen Kobold. Wir sollten ihn warnen mit diesem Ekel von Kobold. Ist schließlich nicht zu spaßen. Wohl wahr. Lasst mich nur machen. Kamerad, hör auf den Rat eines Freundes. Halt dich von diesem garstigen Kobold fern. Nimm seine Drohungen nicht auf die leichte Schulter. Sei nicht leichtsinnig, mein Guter. Aber der Zinnsoldat tat so, als ob ihn das alles nichts anging. Er hatte leider nur Augen und Ohren für die kleine Tänzerin, obgleich es da gar nichts zu hören gab. Denn sie war genauso stumm wie er. Als es morgen wurde und die Kinder aufstanden, wurde der Zinnsoldat aufs Fensterbrett gestellt. Und war es nun der Kobold, war es der Wind? Auf einmal flog das Fenster auf und der Soldat fiel kopfüber aus dem dritten Stockwerk auf die Straße hinunter. Es war furchtbar. Er streckte das Bein gerade in die Höhe und blieb mit der Helmspitze zwischen den Pflastersteinen stecken. Hier müsste er irgendwo sein. Aber ich sehe ihn nicht. Komm, wir müssen richtig suchen. Er ist schließlich ein ziemlich kleiner Bursche. Bitte, so findet mich doch. So klein bin ich doch nicht. Ihr tretet ja schon fast auf mich. Ich könnte natürlich... Hier bin ich rufen. Aber ich bin in Uniform und da ist es sehr unpassend, so laut zu schreien. Es gehört sich einfach nicht. Es hat keinen Sinn. Wir finden ihn nicht. Und jetzt fängt's auch noch an zu regnen. Komm mit ins Haus. Schade. Du hast doch noch eine Menge anderer Zinnsoldaten. Oh, das ist ja ein richtiger Guss. Wirklich eine sehr unangenehme Lage, in die ich da geraten bin. Trotzdem, es war richtig, nicht laut zu rufen. Uniform ist Uniform. Wie man sieht, war unser Zinnsoldat wirklich ein sehr standhafter Zinnsoldat. Oh, er hätte sich eher die Zunge abgebissen, als um Hilfe zu rufen. Als der Regenguss vorüber war, kamen zwei Kinder die Straße heruntergeschlendert. Guck doch mal! Da liegt ein Zinnsoldat! Prima, den lassen wir Kahn fahren am Rennstein. Und wo nimmst du den Kahn her? Kein Problem, den falte ich aus Zeitungspapier. Siehst du? So und so und so. Und fertig ist das Boot. Aufgepasst, Soldat! Jetzt geht's auf große Fahrt! Junge, Junge, ist ja klasse, wie der in Rinnstein runterflitzt. Das wird ihm bestimmt Spaß machen. Spaß machen? Da sei der Himmel vor. Ganz allein in diesem reißenden Strom. In einem wirklich nicht sehr stabilen Boot. Nein, dieses Schiff ist gar nicht recht vertrauenerweckend. Schutzlos, haushohen Wellen ausgesetzt. Ohne Paddel, ohne Ruder. Spaß machen. Noch so eine Welle und ich bin verloren. Da hilft nur eins. Gewehr geschultert, Blick geradeaus und keine Miene verzogen. Hey, Soldat, wohin geht die Reise? Hinaus ins Meer, zu fernen Kontinenten? Ihr seid wohl zu vornehm zum Antworten, wie? Na, wartet nur, bis ihr der Ratte begegnet. Eingebildetes Soldatenvolk. Ratte, der Himmel bewahre mich vor solch einem Riesenungeheuer. Nicht auch noch das. Hallo? Wo bin ich denn jetzt hingeraten? Wieso ist es denn plötzlich so finster? An allem ist nur dieser Kobold schuld. Ach, säße doch die kleine Tänzerin mit mir im Boot. Dann könnt's getrost noch einmal so dunkel sein. Hey, du! Hast du einen Pass? Halt! Du sollst mir deinen Pass zeigen! Halt! Haltet ihn, haltet ihn! Er hat seinen Pass nicht gezeigt! Er hat keinen Zoll gezahlt! Haltet ihn! Würden Sie auch, verehrte Ratte, die Strömung ist zu schnell. Man hat ja selber einige Schwierigkeiten, zurechtzukommen. Aber so stellen Sie sich das vor, Frau Maus. Fährt hier einfach so durch, ohne Pass, ohne Zoll und schweigt? Ja, das kann man doch wohl nicht so durchgehen lassen. Da gerät ja alle Ordnung in Unordnung. Wo kommen wir denn dahin? Das ist ja felsträubend. Das ist... So beruhigen Sie sich doch, mein Bester. Ich habe selbst eine üble Erfahrung mit diesem Kerl gemacht. Ich sage da nur ein Wort. Soldaten. Inzwischen schoss der Zinnsoldat durch die Dunkelheit und entfernte sich, dem Himmel sei es getrommelt und gepfiffen, immer weiter von der übelwollenden Ratte. Und warum es so dunkel war? Nun, das Zeitungsschiffchen war unter ein langes Brett geraten, das über dem Rinnstein lag. Die Strömung wurde immer stärker und stärker. Schon konnte der Soldat vorn, wo das Brett aufhörte, das helle Tageslicht sehen. Und da hörte er ein gewaltiges Brausen, das auch den Tapfersten hätte erschrecken können. Stellt euch vor, genau dort, wo das Brett endete, stürzte das Wasser des Rinnsteins geradewegs in einen großen Kanal. Und das war für den Zinnsoldaten genauso gefährlich, wie wenn wir einen großen Wasserfall hinunterfahren wollten. Jetzt ist es zu spät zum Anhalten. Nun heißt es, Haltung bewahren. Oh nein, niemand soll mir nachsagen. Ich hätte auch nur mit der Wimper gezuckt. Dann steht das Boot voll Wasser. Ich sinke. Jetzt löst das Schiff auch noch auf. Ich hab's ja gleich gewusst. Das Schiff ist nicht stabil. Geht wohl, liebe kleine Tänzerin. Nie mehr werde ich dich sehen. Wie ging noch das Lied? Dahin, du tapferer Kriegersmann. Du musst für immer sterben. Da ging das Schiffchen ganz entzwei und der Zinnsoldat stürzte in die Tiefe. Im selben Augenblick aber... Wo bin ich denn nun gelandet? Hier ist ja noch dunkler als unter der Brücke. Und eng ist sehr unbehaglich. Weiß der Kuckuck, wo ich hier bin. Du bist in meinem Bauch? Eigentlich hast du gar nichts in einem Fischbauch zu suchen. Du bist nämlich unbekömmlich, merk dir das. Ich bitte dich, liege still. Du verursachst mir rasende Leibschmerzen. Dass man noch immer wieder auf so ein Glitzerzeug hereinfällt. So weit ist es mit dir gekommen. Fischfutter bin ich geworden. Personenfutter, naja, was kann ein Soldat schlimmstenfalls mal werden? Aber doch kein Fischfutter. Hoppla! Dieser Fisch macht aber auch die allerschrecklichsten Bewegungen. Da wird man ja ganz wirr im Kopf. Aber lange musste der Zinnsoldat nicht leiden, denn der Fisch, ja, es muss gesagt werden, der Fisch war ein Dummkopf. Schon beim nächsten glitzernden Köder schnappte er zu und wurde gefangen. Er kam auf den Markt, wurde verkauft und gelangte in eine Küche, wo er aufgeschnitten wurde. Plötzlich wurde es um den Zinnsoldaten ganz hell, so hell, dass er vorerst nur blinzeln konnte. Und was hörte er als erstes? »Ein Zinnsoldat«, rief da eine Stimme. Er fühlte sich von zwei Fingern gepackt und in die Wohnstube gebracht, wo alle diesen merkwürdigen kleinen Kerl sehen wollten, der im Bauch eines Fisches herumgereist war. Aber der Zinnsoldat war gar nicht stolz, nicht ein ganz kleines bisschen. Er wurde auf den Tisch gestellt und... Aber nein, das war ja wohl nicht möglich. Manchmal geht es schon recht seltsam in der Welt zu. Er war in derselben Stube, in der er früher gewesen war. Er sah dieselben Kinder und auf dem Tisch stand genau dasselbe Spielzeug. Dasselbe Schloss mit derselben Kleintänzerin. Sie stand noch immer auf einem Bein und hatte das andere hoch in der Luft. Der Zinnsoldat war zu Tränen gerührt. Fast hätte er Zinn geweint, aber das gehörte sich natürlich nicht. Er sah sie an, sie sah ihn an, aber sie sagten kein Wort. Abend wurde es. Die Menschen gingen schlafen und das Spielzeug wurde lebendig. Heute blieb sogar der Kanarienvogel putzmunter. Wo bist du gewesen? Erzähl uns von deinen Erlebnissen, deinen wilden Abenteuern. Hast du die fernen südlichen Länder bereist? Was hast du mir von meiner Heimat zu berichten? Cheep! Hängt der goldgelbe Mond noch am Nachthimmel? Ist die Luft noch voll vom Duft exotischer Gewürze? Cheep! Du lass ihn doch in Ruhe. Du siehst doch, er sieht ganz ramponiert aus. Cheep. Er hat richtig an Farbe verloren. Er muss eine Menge mitgemacht haben. Ruh dich aus, Kamerad. Du hast Erholung nötig, man sieht es. Aber sag mal, also versteh mich bitte nicht falsch, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber wäre es nicht klüger, woanders hinzugucken? Denk doch an diesen Widerling von Kobold. Hm? Also wenn ich du wäre, ich würde den Rat deines guten Freundes nicht in den Wind schlagen. Aber ach. Es war verlorene Mühe. Keine Sekunde ließ der Zinnsoldat die kleine Tänzerin aus den Augen. So, so. Du bist also wieder da, Zinnsoldat. Und du starrst immer noch wen an, der dich nichts angeht. Ja, wart's ab. Hab's ja gewusst. Es wird übel ausgehen. Ja, es ging übel aus. Es war am nächsten Morgen. Einer der kleinen Jungen nahm plötzlich den standhaften Zinnsoldaten und warf ihn gerade in den Ofen hinein. Ganz ohne Grund. Es war ganz sicher der Kobold in der Zauberdose, der schuld daran war. Der Zinnsoldat stand ganz hell beleuchtet da und er spürte eine schreckliche Hitze. Aber ob die Hitze von dem Feuer kam oder von der Liebe, das wusste er nicht. Er sah die kleine Tänzerin an und sie sah ihn an. Und er fühlte, wie er schmolz. Aber noch stand er aufrecht und hielt das Gewehr fest. Da ging plötzlich eine Tür auf. Der Zugwind ergriff die Tänzerin und trug sie direkt zum Zinnsoldaten. Sie loderte hell auf und fort war sie. Da schmolz auch der Zinnsoldat, ganz und gar. Als am nächsten Tag der Ofen sauber gemacht wurde, da lagen inmitten der Asche ein kleines zinnernes Herz und ganz dicht daneben ein schwarz gebrannter Stern, der Stern der kleinen Tänzerin.